Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 468, an Schiller. Ich bitte um das Humboldtische Werk und den eisernen Stab. Heute Abend werde ich bei Loders sein, komme wohl aber doch noch vorher auf einige Stunden. Heute früh habe ich beim Spaziergang einen kursorischen Vortrag meiner Farbenlehre überdacht und habe sehr viel Lust und Mut zu dessen Ausführung. Das Schellingsche Werk wird mir den großen Dienst leisten, mich recht genau innerhalb meiner Sphäre zu halten. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau, wenn sie angekommen ist. Jena, den 11. Juni 1798. G.